Leute, rettet sie! Gute, liebe Leute, zieht sie heraus! Ein Boot! Ein Boot!« rief man in der Menge. Ein Boot war aber nicht mehr nötig. Ein Schutzmann war die Stufen zum Kanal hinuntergelaufen, hatte seinen Mantel und seine Stiefel von sich geworfen und stürzte sich ins Wasser. Es war keine große Arbeit. Die Unglückliche trieb nur ein paar Schritte weit von der Treppe. Er erfasste mit der rechten Hand ihr Kleid und mit der linken gelang es ihm, sich an der Stange, die ihm ein Kamerad entgegenhielt, festzuhalten, und die Selbstmörderin wurde alsbald herausgezogen. Man legte sie auf die Granitstufen der Treppe. Sie kam rasch zu sich, erhob sich, setzte sich hin, begann zu niesen und zu prusten und wischte mit den Händen mechanisch ihr nasses Kleid ab. Sie sprach nichts. »Sie hat sich bis zur Bewusstlosigkeit vollgesoffen, Leute«, heulte dieselbe Frauenstimme, jetzt schon neben der Afrosinia. »Vor kurzem wollte sie sich erhängen, wir haben sie aus der Schlinge gezogen. Ich ging eben nur in einen Laden, hatte ein kleines Mädchen bei ihr gelassen, damit sie aufpasse, und schon ist das Unglück geschehen. Sie ist eine Kleinbürgerin, wohnt hier nebenan, im zweiten Hause von hier, dort.« Das Volk ging auseinander. Die Schutzleute gaben sich noch mit der Lebensmüden ab. Jemand rief etwas vom Polizeibüro. Raskolnikow sah allem mit einem seltsamen Gefühl von Gleichgültigkeit und Teilnahmslosigkeit zu. Ihm wurde übel. »Nein, es ist abscheulich, das Wasser. Es lohnt sich nicht, hier zu bleiben«, murmelte er vor sich hin. »Nichts wird hier geschehen«, fügte er hinzu. »Es lohnt sich nicht zu warten. Wie wäre es mit dem Polizeibüro? Warum aber ist Samjotow nicht im Büro? Das Büro ist doch bis 10 Uhr offen.« Er wandte dem Geländer den Rücken zu und blickte sich um. »Also los, meinetwegen«, sagte er entschlossen, ging über die Brücke und schlug die Richtung zum Polizeibüro ein. Sein Herz war leer und öde. Denken wollte er nicht. Auch seine schwermütige Stimmung war verschwunden. Von der früheren Energie, mit der er seine Wohnung verlassen hatte, um allem ein Ende zu machen, war keine Spur mehr vorhanden. Völlige Apathie war an ihre Stelle getreten. »Nun ja, auch das ist ein Ende«, dachte er, indem er langsam und träge längs des Kanalufers ging. »Ich werde ein Ende machen, weil ich es will. Ist es aber eine Lösung? Ach, einerlei. Eine Elle im Quadrat zum Stehen wird es doch noch geben. Aber was ist das nun für ein Ende? Und soll das wirklich das Ende sein? Werde ich es Ihnen sagen oder nicht? Ach, zum Teufel. Ich bin so müde. Könnte ich mich doch irgendwo bald hinlegen oder hinsetzen? Am meisten schäme ich mich, dass es so dumm ist. Aber auch darauf pfeife ich. Pfui, was für Dummheiten einem in den Sinn kommen.